Mann, was gibt's denn? Da hat jemand mein Essen geklaut, die belegten Brote. Dein Essen. Und deshalb schreist du hier so rum. Ja, war ja nur Spaß. Aber abgesehen davon ist mein Magen schon wichtig. Allmählich bekomme ich Hunger. Ja. Bisschen dürftig für einen Spaß. Falscher Alarm ist eine gefährliche Sache. Ihr kennt ja die Geschichte von dem Jungen, der vor dem Wolf warnte. Solche Späße können... Mit schönen Reden ziehst du deinen Kopf nicht aus der Schlinge. Der Fall ist doch klar. Du hast ja einen Imbiss genehmigt, während Bob und ich draußen in der Werkstatt waren. Du selbst hast mir das Essen geklaut. Hab ich nicht. Na dann war es eben jemand anders. Vielleicht hast du es mit in die Werkstatt genommen und da liegen lassen. Das kann uns jetzt egal sein. Wir haben noch nicht beschlossen, wohin es morgen gehen soll. In Disneyland waren wir schon so oft, also schlage ich vor, dass wir nach Magic Mountain fahren. Da bin ich noch nie gewesen. Ich auch nicht. Wie ist es denn da? Ja, es ist einer der größten und schönsten Vergnügungsparks der Welt. Machen wir uns doch den Spaß und fahren im großen Stil hin. Mit dem Rolls-Royce. Ich habe Morten schon angerufen. Der Wagen ist morgen verfügbar. Falls ich das noch erlebe. Ich bin am Verhungern. Los, sagt schon, wo habt ihr mein Überlebenspäckchen versteckt? Wir haben es nicht versteckt, Peter. Kein Mensch hat deine Verpflegung angerührt, Kollege. Wahrscheinlich hast du sie ja doch zur Werkstatt mitgenommen. Kommt, wir sehen mal nach. Hey, da ist ja die Brottüte. Siehst du, da hattest du es liegen gelassen. Aber wer hat nun die Brote gegessen? Du warst es wohl selber und dann hast du nicht mehr dran gedacht. Nicht und vergessen, dass ich prima Schinkenbrötchen gegessen habe. Das waren bestimmt Ratten. Wenn du glaubst, Ratten könnten bei Tante Mathilde auf dem Schrottplatz frei rumspazieren, dann hörst du dich gewaltig. Sie tut, was sie kann, aber nicht mal Tante Mathilda kann jede Ratte persönlich vom Schrottplatz fernhalten. Sag mal, habt ihr das Auto da an der Einfahrt schon mal gesehen? Nein. Darf man hier etwa nicht parken? Vielleicht ist es ein Kunde von euch. Ja, kann sein, aber da ist niemand ausgestiegen. Und ich meine, ich hätte diesen Wagen schon heute früh hier am Tor vorbeifahren sehen. Moment mal, den habe ich doch auch schon gesehen. Ja, als ich mit dem Rad hierher unterwegs war. Das ist ungefähr eine Stunde her. Zwei Männer sitzen drin. Sieht so aus, als warten die auf was. Ja. Nehmen wir die Sache mal in die Hand. Peter, du schleichst zum Tor und beobachtest den Wagen. Bob und ich gehen nach hinten zum roten Tor raus und laufen um das Gelände rum. Bob nach links, ich nach rechts. So haben wir den Wagen von allen Seiten im Blick. Okay, nach links. Peter schlich sich, versteckt hinter dem Gerümpel, an das Tor heran. Plötzlich sah er erschrocken, dass nur noch ein Mann im Wagen saß und die Tür offen stand. Hallo, suchst du etwas? Kann ich helfen? Ich hab meinen Ball verloren. Ich war hier gerade am Suchen. Hier ist aber kein Ball. Na, dann ist er wohl woanders. Oh, Pech gehabt. Vielleicht kannst du dafür mir helfen. Es sieht so aus, als hätten wir uns verfahren. Wir sind auf der Suche nach dem alten Missionsgebäude hier im Ort. Aber klar, also Sie fahren die Straße runter, dann nach rechts und dann da... Als Peter fertig war, ging der Mann zurück und fuhr weg. Dann kamen auch schon Justus und Bob. Peter berichtete ihnen, was geschehen war. Das waren nur Touristen. Der eine hatte einen ganz eigenartigen englischen Akzent. Verfahren? Das war alles? Was soll noch sein, Just? Die Geschichte hört sich glaubhaft an, weil es ja Ausländer waren. Ja, aber... Just, die hatten sich verfahren, sonst war nichts. Und wir wollten doch unseren Ausflug vorbereiten. Unbedingt, aber erst essen wir zu Mittag. Peter liegt das leibliche Wohl am Herzen, Bob das Freizeitvergnügen. Beides sei schwer arbeitenden Detektiven selbstverständlich gegönnt. Aber ließ man sich nicht doch zu schnell von einem Vorkommen ablenken, das der näheren Erforschung bedarf? Am nächsten Morgen fuhr Morton sie zu den Magic Mountains. Herrschaften, ihr erwähntet, dass ihr euch zurzeit nicht mit Ermittlungen befasst. Nein, sehr zu unserem Leidwesen. Wieso fragen Sie? Weil uns, wenn mich nicht alles täuscht, jemand verfolgt. Verfolgt? Ja, er ist mir in dem Augenblick aufgefallen, als wir vom Schrottplatz fuhren. Ein grüner Mercedes. Ein grüner Mercedes? Sind Sie sich da ganz sicher? Automobile sind mein Beruf, junger Mann. Es ist derselbe Wagen, stimmt. Jetzt holt er auf! Dann waren es also doch keine Touristen, die sich verirrt haben. Sieht so aus, aber wer können die sein und was wollen sie? Ich weiß es nicht, Kollegen. Die kommen immer näher. Die holen wirklich auf. Morton, können Sie sie abhängen? Ich werde mein Möglichstes tun. Der Mercedes beschleunigt auch. Und sie holen immer mehr auf. Schnell, Morton. Oh, nein. Da sind sie. Oh. Sie kommen zu uns. Raus da, aber sofort. Nun hören Sie mal, guter Mann. Wir wissen zwar nicht... Still jetzt. Los, schnapp den Dicken. Nein. Wenn euch euer Leben lieb ist und ihr ihn wiedersehen wollt, dann fällt uns nicht nach. Okay, okay. Wir müssen hinterher. Nein, Peter. Aber wir müssen. Das wollen wir ja auch, aber bei einer Entführung muss man sich daran halten, was die Entführer sagen. Ihnen nachzufahren könnte gefährlich für Justus werden. Das Einzige, was wir machen können, ist festzustellen, in welche Richtung sie fahren und das dann der Polizei mitteilen. Zum Glück wissen die Entführer nicht, dass wir im Rolls-Royce ein Telefon haben. Ich habe mir das Kennzeichen des Wagens gemerkt. Sie fahren nach Süden, Richtung Rocky Beach, schön gemütlich. Ja, die wollen nicht auffallen. Wenn der Kommissar auf Zack ist, dann könnte er sie noch abfangen. Da kommen der Kommissar und der Sheriff. Haben Sie den Wagen gesehen? Konnten Sie sie aufhalten? Nein. An der ersten Kreuzung haben wir die Hauptstraße gesperrt und dann sind wir über dem schnellsten Weg hierher gefahren. Aber wir haben sie nicht überholt und an der Straßensperre sind sie nicht angekommen. Sie müssen irgendwo abgebogen sein. Wir haben alle verfügbaren Leute zur Fahndung abgestellt. Fahren wir zum Präsidium zurück. Es ist an der Zeit, das FBI zu informieren. Immerhin haben wir uns einen Vorteil verschafft. Wir haben Kontrollen eingerichtet und alle Straßen gesperrt. Sie haben keine Chance, über die Kreisgrenze zu entkommen. Mit Onkel Titus und Tante Mathilda fuhren sie zum Polizeipräsidium. Dort konnten sie allerdings nur warten. Herr Kommissar, sind Sie sicher, dass es gut ist, hier den ganzen Tag herumzusitzen? Wir haben das Gebiet unter Kontrolle, Mrs. Jonas. Die Kollegen und das FBI sind informiert. Das amtliche Kennzeichen des Mercedes wurde an alle Polizeistationen durchgegeben. Mehr können wir nicht tun, solange wir keine Spur haben. Dann sollte Sie nichts davon abhalten, loszugehen und selbst mitzuarbeiten. Kommissar Reynolds, die Landpolizei hat die Mercedes entdeckt. Er steht an der alten Rattlesnake Road, keine 5 Kilometer von der Stadt entfernt. Schon was gefunden? Bisher noch nicht. Kein Anzeichen von Justus. Nicht mal einen Fußabdruck gibt es hier. Spurlos verschwunden. Justus kann mittlerweile überall hin verschleppt worden sein. Nein, Herr Kommissar, ich glaube nicht, dass Sie weit weg sind. Woher willst du das denn wissen? Schauen Sie, hier ist über der ganzen Straßenbreite ein sandiger Streifen. Man kann den Reifenabdruck des Mercedes deutlich erkennen, aber sonst gibt es keine frischen Reifen oder Fußspuren. Heute ist also kein anderer Wagen vorbeigekommen, folglich sind sie nicht in einem Auto weggefahren. Und sie sind auch nicht zu Fuß weitergegangen. Du hast recht! Meiner Ansicht nach sind sie durch den Chaparral weggegangen, hinauf ins Gebirge. Chef, kommen Sie mal. Hier ist etwas. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie... Eine Karte von uns. Die hat Just bestimmt in den Strauch gesteckt, als sie ihren Führer nicht hinschaut. Los, die Sträucher da auseinanderreißen! Mach okay, wird gemacht. Ja. Das ist tatsächlich ein Weg. Und erst vor kurzem ist hier jemand gegangen. Ja. Da. Überall ist das Gestrüpp geknickt und niedergetreten. Da! Ein kleiner Stein mit einem weißen Fragezeichen drauf. Das ist Justus Zeichen. Schnell, er muss da sein bei den Bergen. Ein Hubschrauber. Ist das einer von unseren? Nein. Das muss Ihr Hubschrauber sein. So haben Sie Ihre Flucht vorbereitet, Sheriff. Sie sagten vorhin, Sie hätten keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. Wir bleiben dran. Sie müssen auf diesem Weg sein. Irgendwo weiter vorn. Ob wir da noch rechtzeitig hinkommen? Wenn die erst mit dem Hubschrauber in die Luft gehen, dann... Da vorne ist er wieder. Wurde auch langsam Zeit. Wir suchen ihn ja immerhin schon seit 20 Minuten. Der steht ja. Deswegen konnten wir ihn nicht hören. Seht, der Pilot steigt ein. Der fliegt weg. Schnell hinterher. Nein, das schaffen wir nicht. Halt! Sofort stehen bleiben! Polizei! Sie haben den Hubschrauber erreicht! Und sie fliegen weg. Oh. Sie sind weg. Das kann nicht wahr sein. Mann! Ihr habt sie ein zweites Mal entwischen lassen, ihr Helden. Und wie stellt ihr euch das weitere vor? Ihr befreit jetzt meinen Neffen. Zu den Autos zurück. Gebt über Funk eine Meldung durch. Der Hubschrauber flog nach Süden. Augenblick mal. Ich habe Justus gar nicht bei den Entführern gesehen. Ja, vielleicht haben wir sie aufgescheucht und sie haben Justus in dem Haus dort zurückgelassen. Los, schnell dorthin. Nein. Hier ist niemand. Dann war er vorher schon im Hubschrauber. Verdammt, ey. Sind wir ganz knapp zu spät gekommen. Nein, Kollege. Ihr seid wirklich genau zur rechten Zeit erschienen. Justus? Ja, aber... Justus! Er war unter den Dielenbrettern. Ja, hier bin ich. Oder hattet ihr jemand anderes erwartet? Gab es keinen Ausweg. Aber da es auch kein Versteck gab, konnte ich ihnen weismachen, ich hätte die Flucht geschafft, indem ich mich unter dem Fußboden versteckt hielt. Als die anderen ankamen, mussten sie flüchten. Ganz schön schlau für sein Alter, der Junge. Justus Jonas ist doch nicht irgendein Junge. Das kann man von keinem der drei sagen. Sie sind echter Detektivnachwuchs. Ja, das ist mal ein Knüller, Herr Kommissar. Die Sache kommt noch in die Abendausgabe rein. Und die Entführer sprachen nicht darüber, worum es ihnen eigentlich ging? Halt, das ist Sache der Polizei. Ich kann dazu sagen, Mr. Titus Jonas ist nicht reich und niemanden ist zurzeit ein Motiv der Entführung denkbar. Wir rechnen aber damit, dass wir die Hintergründe bald ermitteln und die Entführer festnehmen können. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kommt, Leute. So, jetzt sag mir bitte noch einmal genau, was sie zu dir gesagt haben, Justus. Die beiden heißen Fred und Walt. Sie haben mich für den Sohn eines wichtigen Mannes aus ihrem Land gehalten und mich statt ihm entführt. Ich glaube, bei der Sache geht es entweder um einen Racheakt oder es ist politisches Interesse. Fred und Walt waren auf eine Geiselnahme aus. Naja, jetzt bist du in Sicherheit. Nach dem Hubschrauber wird gefahndet und diese Zeitungen werden sofort in Umlauf gebracht. Ich rate euch, ein paar Tage vorsichtig zu sein. Keine Sorge, Herr Kommissar, das sind wir. Wir hören voneinander. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Just, schau mal da, da ist Morten. Tatsächlich, kommt. Sie sind ja noch hier, Morten. Meine Dienstfahrt war offiziell noch nicht beendet, Herrschaften. Und ich wollte sicher sein, dass ihr heil und unversehrt seid. Außerdem überlegte ich mir, dass ihr die Fahrt noch abschließen wollt. Genau so ist es. Wohin bitte sehr? Na, natürlich zum Canyon bei der Rattlesnake Road. Nein, nur das nicht. Der Kommissar sagte doch, wir müssen vorsichtig sein. Sind wir. Einsteigen, Freunde. Hierher, ich hab was. Was ist das? Weiß ich selbst nicht. Sieht so aus wie die Miniaturausgabe eines Elefantenstoßzahns. Vielleicht sogar aus Elfenbein. Oben ist eine kleine Öse. Könnte ein Ohrring sein. Ja, du hast recht. Vielleicht sowas wie ein Talisman. Ich glaube, es ist ein exotisches Kunsthandwerk. Auf jeden Fall etwas, was man nicht ohne weiteres in diesem Canyon vermutet. Meinst du, das haben die Entführer verloren, Just? Kann ich ihn mal haben? Gerne, Morten. Bitte sehr. Jetzt kommt es mir, Jungs. Der Akzent dieser Entführer hörte sich ganz so an wie die Sprechweise der Bewohner früherer britischer Kolonien in Afrika. Und dieser Zahn stammt ebenfalls aus Afrika. Ich wage die Behauptung, dass die Entführer dieses Ding tatsächlich verloren haben. Schmuck ist zwar auch bei Herren wieder in Mode, aber die Vermutung, dass die zierliche Fundsache einer Dame gehören könnte, ist nicht auszuschließen. Wir wollen ein wachsames Auge auf im Verlauf auftretende Person weiblichen Geschlechts haben. Tut mir leid, die Verspätung, aber ich musste noch im Haus helfen. Was machen unsere Pläne, Just? Hast du noch was von Kommissar Reynolds gehört? Ja, sie haben den Hubschrauber gefunden. Er war auf einem Feld bei Venezuela abgestellt. Soll das heißen, die haben uns reingelegt und sind dann nach Norden, obwohl sie nach Süden gestartet sind? Ja, genau. Ein logischer Schachzug, als ihnen klar wurde, dass die Polizei sie erspäht hatte. Die Maschine war schriftlich gemietet und durch Banküberweisung bezahlt worden. Na, das bringt uns ja großartig weiter. Na, was ist jetzt mit den Entführern? Die konnte bis jetzt niemand identifizieren. Der Mercedes war übrigens ein Leihwagen. Folglich sind wir mit unserer Weisheit am Ende. Würde ich nicht sagen. Ich habe letzten Abend mit Nachforschungen zugebracht. Und ich glaube, wir könnten... Da bist du also, Justus Jonas. Du hast doch vor 2 Tagen versprochen, dass du den Lastwagen sauber machst. Ja, tut mir leid, Tante Mathilda. Na, das hoffe ich auch. Das kommt alles davon, dass ihr die letzte Ferienwoche habt. Davonlaufen, herumlungern, alles Erreichbare auffuttern. Mein Kühlschrank sieht aus, als seien Raubtiere darüber hergefallen. Den Kühlschrank habe ich doch gar nicht Von wegen. Schau dich doch an. Du wirst immer dicker. Ein bisschen Arbeit wird dir ganz gut tun. Ja, aber wir sollten noch... Mir ganz egal. Das kann warten. Marsch jetzt, junger Mann. Sie glaubt dem Neffen nicht so ganz die rechtschaffene Tante. Andererseits ist es auch nicht Justs Art, etwas heimlich zu stibitzen und dann zu tun, als sei nichts gewesen. Da bin ich wieder. Endlich fertig. Was war nun gestern Abend, Just? Ich hab beim Nachschlagen... Justus Jonas! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Justus! Schnell, Freunde, verstecken wir uns. Ich fürchte nur, das wird nichts nützen. Justus hat recht. Vor Tante Mathilda kann man sich nie verstecken. Scotland Yard, FBI und Mounties sind Personalunion. Das ist sie. Da müssen wir schon hingehen. Just, da sind 2 Männer bei ihr. Doch nicht die Entführer. Nein, der eine ist ein Schwarzer. Ein Schwarzer? Na klar, das ist nur logisch. Kommt mit, Freunde. Logisch? Was soll das heißen? Ach, ist doch egal. Komm, schnell hinterher. Diese Herren hier möchten euch sprechen. Es geht um einen Auftrag. Hallo. Habt ihr das etwa geplant, um euch für den Rest der Woche vor der Arbeit zu drücken? Nein, Madame. Wir haben tatsächlich einen kleinen Ermittlungsauftrag für die Jungen. Na, hoffentlich hält sich das im Rahmen. Nächste Woche fängt die Schule wieder an. Es geht um die Entführung? Wer sind Sie bitte? Ich heiße Gordon Mackenzie und das ist Adam Dueler. Richtig, es geht um deine Entführung. Wir brauchen Unterstützung von guten einheimischen Detektiven. Wir können dir sagen, warum du entführt wurdest. Wir sind gern zur Hilfe bereit, Mr. Dueler. Aber uns ist bereits bekannt, warum ich entführt wurde. Ist mir neu. Ich wurde entführt, weil ich einem Jungen namens Ian Carew zum Verwechseln ähnlich sehe. Ian ist der Sohn von Sir Roger Carew, Premierminister der britischen Kolonie Nanda in Südafrika. Er arbeitet zurzeit darauf hin, dass Nanda im nächsten Jahr seine Unabhängigkeit erklärt und künftig von einer Regierung der schwarzen Mehrheit und den in Nanda geborenen gemäßigten Weißen geführt wird. Seine Gegner sind aber einerseits die Unterorganisation Schwarzes Nanda, deren Mitglieder alle Weißen des Landes verweisen wollen, andererseits die Partei der Weißen Extremisten, die eine ausschließlich mit Weißen besetzte Regierung anstreben. Mann, Just, woher weißt du denn das alles? Und was hat das mit deiner Entführung zu tun? Es ist das Motiv für die Entführung, Kollege. Die Entführer gehören zur Partei der Weißen Extremisten. Sie planen einen Carols Geiselnahme, um Sir Roger dazu zu zwingen, in Nanda eine weiße Regierung zu bilden. Ja. Mr. Mackenzie und Undula gehören Sir Rogers gemäßigter Partei an, und sie sind hergekommen, um einen zu helfen. Du weißt viel. Zu viel. Sir, bitte nehmen Sie die Pistole runter! Es gibt nur eine Erklärung dafür, dass du all das wissen kannst. Du arbeitest mit den Entführern zusammen. Du bist ein Spion. Vorsicht, Adam. Na, junger Mann, was hast du dazu zu sagen? Woher weißt du so viel über uns? Es ist ganz einfach, Mr. Mackenzie. Wenn ich mit den Entführern zusammenarbeitete, wäre ich nicht so töricht, offen über alles zu reden. Weiter, Junge. In meiner Gefangenschaft konnte ich die Entführer belauschen. Sie hatten mich mit einem Jungen namens Ayn verwechselt, dem Sohn von Sir Roger. Nein. Nachdem ich entkommen war, fanden wir diesen Elfenbeinzahn hier. Unser Fahrer Morton war sich sicher, dass er aus Afrika stammt und dass der Akzent der Entführer sie als Einwohner einer britischen Kolonie in Afrika ausweise. Wir haben in Rocky Beach eine hervorragende Bibliothek. Ich fand heraus, dass der Premierminister der britischen Kolonie Nanda Sir Roger Carew heißt und dass sich das Land gegenwärtig um Unabhängigkeit bemüht. Die Kidnapper waren zweifellos Gegner von Sir Roger, die ihn durch Ayns Entführung unter Druck setzen wollten. Folglich mussten es weiße Extremisten sein. Ah ja, nun ist es doch ganz einfach. So wie der junge Jonas das erklärt, ja. Zufrieden, Adam? Ja, die Jungen erscheinen mir glaubwürdig. Und gute Detektive sind sie auch. Was uns der junge Jonas schlagend beweisen wollte, wie? Ja, ich dachte, eine Kostprobe unserer Arbeit wäre von Nutzen. Jaron, vielen Dank. Wir sind erst gestern in Rocky Beach eingetroffen und haben in der Zeitung von deiner Entführung gelesen. Als wir dein Foto sahen, wussten wir, was passiert ist. Außerdem stand in dem Artikel, dass ihr als Detektive arbeitet. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Hier, bitte. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Die drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justice Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Das ist richtig berufsmäßig. Dann geben Sie uns den Auftrag. Was meinst du, Adam? Sind diese findigen jungen Leute das, was wir brauchen? Ich denke, sie werden zurechtkommen, Gordon. Sir, wie ausgeprägt ist eigentlich meine Ähnlichkeit mit Ian Carew? Du kannst mich Mac nennen. Nun, die Ähnlichkeit ist geradezu unheimlich. Nicht ganz täuschend für jemanden, der Ian gut kennt. Doch verblüffend. Ian hat die letzten 2 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Also konnten diese Kidnapper ihn leicht verwechseln. Und natürlich spricht Ian den heimatlichen Akzent. Das hatte ich vermutet, Mac, und deshalb hatte ich auch nichts gesagt. Ich befürchtete, dass ich in noch größerer Gefahr sein würde, wenn die Entführer ihren Irrtum bemerkten. So wäre es sicher gewesen. Die weißen Extremisten sind gefährlich. Wir vermuten, sie haben den kleinen Elfenbeinzahn verloren. Ist er Ihnen bekannt? Nein, aber aus Nanda stammt er ganz sicher. Dann ist es also auch sicher, dass es sich bei den Entführern um Extremisten aus Nanda handelt? Ja, Ian hat in letzter Zeit eine Schule in L.A. besucht, um zu verhindern, dass er zu einer Erpressung seines Vaters missbraucht wird. Irgendwie machten die Extremisten ihn trotzdem ausfindig und versuchten ihn vor einer Woche in Los Angeles zu entführen. Wer ist denn kommen, aber seither verschwunden? Sir Roger war verzweifelt, bis Ian ihm durch die Handelsvertretung des Landes Nanda in Los Angeles eine Nachricht zukommen ließ. Eine Nachricht? Hier. Danke. Hier steht... Überfall in Los Angeles, Angst, Rocky Beach, Jangas Städte. Damit sagt er im Grunde gar nichts. Ja, er muss Angst gehabt haben, dass die Entführer die Nachricht zu Gesicht bekommen könnten. Ja, aber sie scheint doch nicht verschlüsselt zu sein. Nein, außer vielleicht der letzte Teil, Jangas Städte. Was soll das bedeuten? Wir hoffen, ihr könnt das für uns ermitteln. Wir haben in jedem Führer über Rocky Beach nachgeschlagen, aber Janga kommt nirgends vor. Jungle muss etwas rein Lokales sein, das nur die Leute hier kennen. Ich habe das aber vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Es ist hoffnungslos, Gordon. Die Jungen hier können uns nicht helfen. Hoffnungslos ist eine Sache niemals. Hast du denn eine Idee, Justus? Ian hat Angst davor, er könne in Los Angeles entführt werden. Da brannte er durch und kam hierher. Aber warum ausgerechnet nach Rocky Beach? Er kam in Schulferien auf das Heer. Dann kennt er also Rocky Beach. Das bedeutet, dass er einen bestimmten Platz im Sinn hatte. Und dass er Sir Roger mit Junga Stette mitteilen wollte, wo er zu finden wäre. Aber Sir Roger weiß überhaupt nicht, was Ian damit meinte. Und doch muss das der Schlüssel zu seinem Versteck sein. Es muss einen Grund geben, warum er Junga Stette nannte. Und da es in Rocky Beach keinen Ort dieses Namens zu geben scheint, muss das eine Nebenbedeutung enthalten, die auf seinen Aufenthaltsort hinweist. Damit die Extremisten nicht klar sehen, wenn sie seine Nachrichten abfangen können. Ja, so ist es. Mac, Junga klingt irgendwie afrikanisch. Was ist damit gemeint? Das ist ja das Problem. Wir können damit nichts anfangen. Junga ist der Name des letzten Häuptlings des eingeborenen Volkes von Nanda, das die Mehrheit unserer Bevölkerung bildet. Adam gehört auch zu diesem Stamm. Sein Name bedeutet so viel wie Donnerwolke oder Regenrauschen. Sonst nichts? Na gut, gibt es dann wenigstens eine Stätte, mit der man Junga in Verbindung bringt? Oder ein besonderes Ereignis, eine Tat oder Person, die mit ihm zu tun haben? Solche Dinge muss es zu Hunderten geben, Justus. Es könnte Wochen dauern, diese alle eingehend zu untersuchen. Und so viel Zeit haben wir nicht. Wir haben möglicherweise nur Tage zur Verfügung. Oh, Mann, Just, das sieht aber doch ziemlich hoffnungslos aus. Justus, Essen! Entschuldigen Sie, wir müssen jetzt gehen. Nach dem Abendessen gehen wir noch einmal zur Bibliothek und schlagen bei Junga nach. In Ordnung. Ich gehe aber heute Abend mit meinen Eltern weg. Und ich muss nach dem Essen im Haus helfen. Ach, na schön, dann mache ich eben allein weiter. Ja? Justus, Telefon für dich. Es ist Bob. Ja? Was? Was soll ich denn gefunden haben? Na, die Lösung! Ians Versteck! Bitte keine Scherze, Bob. Ich bin heute früh nicht besonders strahlender Laune. Wir müssen uns eben nochmal an Mackenzie und Ndula wenden. Vielleicht... Warte mal, soll das etwa heißen, du hast es gar nicht gefunden? Gefunden? Was denn und wo? Ja, in dem Buch, das du gestern Abend aus der Bibliothek entliehen hast. In dem Buch? Da steht doch nichts Neues drin. Ja, dann hast du es übersehen. Wir sind beide in der Zentrale. Komm schnell her. Ein guter Detektiv hält jederzeit die Augen offen. Hast du das tatsächlich übersehen, Just? Was wird da schon zu übersehen gewesen sein? Sag's ihm, Bob. Also schön. Du warst ja nicht da, als wir hier reinkamen. Also sahen wir uns das Buch an. Wir schlugen das Kapitel über Häuptling Junga auf und... Schon hatten wir es. Was denn zum Kuckuck? Komm zur Sache, Mann. Ganz ruhig. Also, am besten ich lese mal vor. Pass auf. Für Junga, den letzten Stammeshäuptling von Nanda, kam der große Augenblick der Hoffnung beim Sieg seiner Streitmacht über eine unzulänglich geführte britische Armee von 600 Weißen und 1000 Eingeborenen in Imbala. Am Berg des Roten Löwen konnte so das Vordringen der Europäer noch einmal für 3 Jahre aufgehalten werden. Na und? Na, Just, der Berg des Roten Löwen. Fällt dir dazu nichts ein? Ja, die Ranch zum Roten Löwen. Der berühmte alte Gasthof. Natürlich. Genau, und da fahren wir jetzt hin. Justus verständigte Mackenzie und Ndula per Telefon. Sie trafen sich bei der Gaststätte. Da bist du ja wieder. Du wirst auf der Stelle deine Rechnung bezahlen. Also war Ian tatsächlich hier? Sind Sie der Director? Der bin ich. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, junger Mann. Aber wenn du nicht sofort deine Rechnung bezahlst, muss ich die Polizei rufen. Das ist nicht nötig. Wir erledigen das. Dieser junge Mann ist nicht Ian Carew. Nicht? Er sieht Ian auffallend ähnlich, aber er ist es nicht. Können Sie uns genau berichten, was sich hier seit Ians Ankunft abgespielt hat? Tja... Vor etwa einer Woche kam er hier an. Ich kannte ihn von früher. Nach einigen Tagen kamen 2 Männer her und behaupteten, im Auftrag von Sir Roger gekommen zu sein. Ich ließ mir ihre Namen nennen und rief den jungen Carew auf sein Zimmer an. Er bat mich, die Besucher heraufzuschicken. Was passierte, nachdem die Männer hinaufgegangen waren? Das war recht seltsam. Kurz darauf verließ Allen das Hotel. Etwa 5 Minuten später kamen auch die beiden Männer wieder herunter und gingen schnell aus dem Haus. Und da haben Sie Ian zum letzten Mal gesehen? Ja, eben. Er kam nicht mehr zurück und ließ die Rechnung unbezahlt. Dann haben wir ihn also wieder verloren. Dürfen wir uns sein Zimmer ansehen? Meinetwegen. Hier ist der Schlüssel. Wozu das Zimmer anschauen, Justus? Als Ian flüchten musste, war er sicherlich darauf bedacht, den Helfern eine neue Spur zu hinterlassen. Ich hoffe also, dass wir eine Nachricht finden werden, die uns etwas über seinen nächsten Aufenthalt sagt. Justus, da wurde ja schon gründlich sauber gemacht. Ja, und alles, was er hinterlassen hat, ist jetzt bestimmt weg. Ich glaube nicht, dass Ian eine gewöhnliche Mitteilung hinterlassen hat. Das Risiko, dass die Entführer sein Zimmer durchsuchen würden, war zu groß. Nein, Ian hat vermutlich etwas hinterlassen, das diesen Männern keinen Aufschluss geben würde. In Form eines Codes oder Symbols. Die 3 Fragezeichen, Mackenzie und Ndula begannen, das Zimmer zu durchsuchen. Doch solange sie auch suchten, sie fanden nichts. Ja, bestimmt hatte Ian noch gar keine Zeit mehr zu sowas, nachdem er die Entführer zu Gesicht bekommen hatte. Kollege, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ian ist ja zweifellos intelligent. Er wusste nicht, welcher Partei diese Männer angehörten, und dennoch ließ er die Besucher sofort zu ihm schicken. Das hätte er nicht gemacht, wäre er auf sowas nicht vorbereitet. Er verließ das Zimmer und schlüpfte irgendwo unter, wo er sie sehen konnte, und wo er einen Vorsprung hatte, falls er flüchten musste. Kommt mit, lasst uns mal im Flur gucken, ob wir so einen Unterschlupf finden. Da, der Putzschrank. Halt nach einer Zeichnung Ausschau. Ich hab sie schon. Da. Na, das ist aber eine gekonnte Zeichnung. Ein Auto. Ich sehe deutlich den Fahrer und sowas wie einen Firmennamen an der Wagentür. Und oben am Dach ist auch etwas. Was könnte ein Auto bedeuten? Ja, das ist kein normales Auto, Just. Schau mal, der Fahrer trägt eine Mütze. Und das Ding auf dem Dach ist ein Licht? Ja. Ja, das ist ein Taxi. Gleich vor dem Anwesen, das war ein Taxistand. Da steht doch gerade ein Taxi. Dann lass uns den mal fragen. Hallo? Hallo. Wie viele Taxis benutzen diesen Standplatz? Eine ganze Menge, Mister. Aber alle von dieser Firma. Wenn Sie es genau wissen wollen, sollten Sie da mal nachfragen. Sie fuhren zum Taxiunternehmen. Nachdem sie dem Geschäftsführer erklärt hatten, worum es ging, sah dieser in seiner Liste nach. Der Fahrer Falzone war zu dieser Zeit im Einsatz und machte gerade in der Werkstatt Kaffeepause. Den Jungen da habe ich an dem Tag vom Roten Löwen mitgenommen. Du bist doch dann 2 Tage später entführt worden. Ich habe dein Foto in der Zeitung gesehen. Entführt wurde ich zwar, aber ich bin nicht der Junge, den sie im Taxi gefahren haben. Na, aber verdammt ähnlich siehst du dem anderen. Nur redest du anders. Wissen Sie, wohin sie den Jungen gefahren haben? Klar, weil er sich so seltsam benahm. Kam aus der Ranch gelaufen, trug mir auf, ihn zum anderen Ende der Stadt zu fahren und schaute sich während der Fahrt immer wieder um. Wir fuhren quer durch die Stadt. Und plötzlich hält er mich an. Einfach so am Straßenrand. Er zahlte, steigt aus und läuft in eine Seitenstraße rein. Und dann überholte mich ein Wagen in ganz gemächlichem Tempo. Was war das für ein Auto? Grüner Mercedes. Sehr schönes Modell. Zeigen Sie uns den Weg bis dahin, wo Sie den Jungen abgesetzt haben. Klar, ist ja nicht weit. Hier ist er reingelaufen. Danke, das ist für Sie. Nichts zu danken. Was hatte er hier nur vor? Vielleicht wollte er nur die Kidnapper abschütteln. Das ist gut möglich, Kollege. In diesem Fall hätte er einen Unterschlupf gesucht. Wir wollen auch mal den Weg hier entlang gehen und nachsehen, ob sich da vielleicht noch ein Hinweis findet. Doch im Fußweg konnten sie auch nach langer Suche keinen Hinweis finden. Also entschieden sie sich, zurückzufahren. Mackenzie und Ndula setzten die 3 Fragezeichen am Schrottplatz ab und fuhren weiter zum Hotel. Vielleicht war Ian durch seinen bestimmt knurrenden Magen gezwungen, sich dort einzuquartieren, wo das Essen nicht vom Personal serviert wird, sondern Selbstbedienung angesagt ist. Na, gäbe es da nicht etwas zu kombinieren? Tante Mathilda? Dein Gulasch ist einfach das Beste. Mich wundert nur, wie du überhaupt noch was herunterbringst, nachdem du meinen Kühlschrank regelrecht geplündert hast, junger Mann. Deinen Kühlschrank hab ich doch nicht ausgeräumt. Das sagte ich dir doch schon gestern. Peter ist übrigens auch geschädigt. Jemand hat ihm... Geht es dir gut, Justus? Alles in Ordnung, Onkel Titus. Kann ich mal kurz weggehen? Vor dem Nachtisch? Ich bin in einer Minute wieder da. Ja, hallo? Bob, hi. Hör zu, hol Peter ab und kommt sofort zur Zentrale. Und sagt euren Eltern, dass ihr heute bei mir übernachtet. Ich weiß jetzt, wo sich Alan Carroll versteckt. Wo denn, Jus? Und woher weißt du das? Ich wusste doch. Es war uns was Wichtiges entgangen. Ich hatte das sichere Gefühl, dass die Entführer mich nicht rein zufällig auf der Straße gesehen hatten. Und dass sie nicht deshalb zum Schrottplatz kamen. Und wieso nicht? Wäre es so gewesen, wäre ihnen sofort aufgefallen, dass ich kein Flüchtling bin, der ein Versteck sucht. Sie hätten bemerkt, dass ich mich wie ein ganz normaler Einheimischer aufführe. Sie hätten mich vielleicht sogar reden gehört. Und dann hätten sie diesen Missgriff nie begangen. Tja, Just, sie haben ihn aber begangen. Ja, eben. Und das ist auch die Erklärung. Der Irrtum unterlief ihnen, weil sie mich genau dort sahen, wo sie eigentlich Ian erwarteten. Wo sie gezielt nach ihm suchten. Nach ihm suchten? Ja. An einem Ort in der Nähe der Stelle, wo Ian aus dem Taxi gestiegen war. An einem Ort, wo in den letzten Tagen Nahrungsmittel abhanden gekommen sind. Freunde, Ian hat sich hier bei uns auf dem Schrottplatz versteckt. Auf dem Schrottplatz? Nur ein paar Straßen von diesem Fußweg, in dem er verschwunden ist. Also haben dir nicht die Ratten deine Brote geklaut, Peter? Das war Ian. Richtig, Bob. Als Ian sich absetzte, die Entführer an den Fersen, muss er beim Schrottplatz angelangt sein. Die Entführer folgten ihm bis in die unmittelbare Nachbarschaft und fuhren dann auf gut Glück in der Gegend herum. Und da sahen sie mich und hielten mich für Ian. Ja. Und ich habe einen Plan, wie wir Ian aufstöbern können. Er wagt es nur nachts herauszukommen, um sich etwas zu essen zu holen. Wir gehen gleich auf den Platz, reden laut von einem Ausflug, den wir morgen machen wollen, und von ein paar Sachen für unser Picknick, die wir heute Abend zusammenpacken und auf der Veranda hinter dem Haus bereitlegen, damit wir in aller Frühe losziehen können. Und dann legen wir uns abwechselnd auf die Lauer. Die anderen beiden schlafen und können über unsere Notrufgeräte erreicht werden. So können wir ihn schnappen. Schon halb sechs. Ach, so langsam müsste sich doch mal was tun hier. Hä? Hm? Da ist der. Schnell, das Notrufgerät. Halt! Lass das ein, Caro! Lauf nicht weg! Ich hab ihn! Lass mich! Wir sind gute Freunde, Alan! Wir wollen dir helfen! Ndula und Mackenzie sind... Gordon, Mackenzie und Ndula? Sind sie wirklich hier? Ja, Alan, du bist jetzt in Sicherheit. Auf alle Fälle wirst du es sein, wenn wir dich in unsere Zentrale bringen. Kommt schnell, Freunde. Ja! Du siehst ja genauso aus wie ich. Aber nein, du siehst so aus wie ich. Als Gast in eurem Land schließe ich mich dir an. Erst recht in diesem Aufzug. Schließlich trägst du die alten Sachen von Justus. Meine Kleidung wurde im Verlauf meiner Bemühungen, einer Gefangenschaft zu entgehen, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und während ich am ersten Tag meines Aufenthalts hier durchs Grimpel kroch, musste ich Ersatz und Gestalt dieser Artikel beschaffen, die ich in einer Lumpenkiste fand. Oh nein. Die beiden reden auch noch genau gleich. Nein, das halte ich nicht aus, Justus, Jonas in doppelter Ausführung. Tut mir leid, dass ich hier ein Zwillingspaar ins Leben rufe, aber ich bin erleichtert, dass ihr mich gefunden habt. Ich hatte schon gezweifelt, dass noch jemand kommen würde. Also ich finde, wir sollten Mackenzie und Ndula Bescheid sagen, dass wir dich gefunden haben. Okay, machst du das, Bob? Ja klar, mach ich. Okay, ich habe mit dem Doula gesprochen. Er holt Mackenzie und dann fahren sie gleich hierher. Dann lass uns schon mal rausgehen, damit sie uns gleich finden. Okay. Keine Eile, Jungs. Ihr geht so schnell nirgends hin. So, da wären wir ja wieder beisammen. Sieht so aus, als hätten wir endlich unseren jungen Mann. Sieht tatsächlich so aus. Was, Fred? Wir sollten diesen schlauen Burschen richtig dankbar sein, nicht? Meine Dankbarkeit ist grenzenlos, Fred. Damit kommen Sie nicht weit! Und bei Sir Roger bringt es Ihnen sowieso nichts ein. Wir werden es bestimmt schaffen, mein Junge. Und mit Sir Roger wird es schon klappen. Los ein, es wird Zeit. Du willst doch nicht, dass hier irgendjemandem etwas zustößt. Nein, ich geh schon mit. Hör mal, Justus, bring dich nicht auch noch in Gefahr. Die Burschen lassen sich doch nicht täuschen, Justus. Sie wissen, dass ich der echte Iron bin. Lass doch, Justus. Sie wissen ganz genau, dass ich Iron bin. So, jetzt reicht es aber mit diesem Trick. Nun rede der echte Iron, Carol. Sonst könnte es für einen von euch beiden übel ausgehen. Bitte, Justus, ich muss mit Ihnen gehen. Lass das jetzt, Justus. Sie wissen, dass ich Iron bin. Mir reicht's jetzt. Ein Kerrys Vater hat einen Chauffeur. Er ist beim Militär. Wie ist sein Name und sein Dienstgrad? Einer von euch kann damit beweisen, dass er ein ist. Und dann lassen wir Justus ziehen. Na schön, ihr habt gewonnen. Ich bin Justus Jonas. Schön, ich geb's zu. Ich bin Justus Jonas. Fred, wir durchsuchen sie. Vielleicht finden wir dann einen Hinweis. Okay. Hier ist dein Namensschild im Pullover. Der ist Justus Jonas. Das ist unmöglich. Dieser da hat auch ein Namensschild mit Justus Jonas im Pullover. Vielleicht hat einer von euch beiden anderen wenigstens genug Verstand, um euren Freund vor seiner eigenen Dummheit zu schützen. Sagt uns, wer ein ist. Der Linke. Nein, der Rechte. Na gut, dann bleibt uns nur das eine übrig. Fabelhaft, diese Idee von Justus. Ohne Sprach- und Imitationstalent hätte sie sich freilich nicht so überzeugend verwirklichen lassen. Aber wo ist bei der Durchsuchung Justs Notrufgerät geblieben? Konnte es der erste Detektiv unbemerkt loswerden in der Umgebung von Schrott und Gerümpel? Adam, Doula und Gordon Mackenzie fuhren mit dem großen Cadillac zum Schrottplatz. Sie schauten sich auf dem stillen Hof um, konnten aber lange nichts finden. Bis... Da drüben, im großen Rohrstück. Da sind Bob und Peter. Gefesselt und in das Rohrstück eingezwängt. Schnell, wir müssen sie da rausholen. Komm da raus. Ja, komm schon. Rock! Die Kidnapper! Sie haben sie mitgenommen! Sie? Die Kidnapper haben Ian und Justus mitgenommen? Wann? Keine 5 Minuten ist es her. Sie konnten sie nicht auseinanderhalten und Ian und Justus wollten es ihnen nicht sagen. Da haben sie beide mitgenommen. Und wohin? Wissen wir nicht. Weit können sie nicht sein. Die Polizei... Peter, was ist denn das? Als ob es auf deiner Brust brennt. Da blinkt ein rotes Licht. Das ist das Notsignal von deinem Notrufgerät, Peter. Das kann nur Justus sein. Schnell, schalte es ein und schau auf den Zeiger. Er zeigt im Zentrum von Rocky Beach. Aber hört, wie laut der Ton ist. Das bedeutet, dass sie noch nicht weit gekommen sind. Schnell, Mac. Wir müssen hinterher. Vielleicht schaffen wir es noch. Der Mietwagen der Entführer, ein blauer Lincoln, war in eine Tankstelle eingefahren. Justus und Ian saßen auf der Rückbank bei Walt. Fred tankte auf und niemand kam in die Nähe des eleganten Wagens. Es wird für euch beide einfacher sein, wenn ihr uns jetzt sagt, welcher von euch ein Carol ist. Es wird Hilfe kommen. Ja, unsere Freunde werden uns Hilfe schicken. Dann kann es zu spät sein. Wenn der kleine Jonas jetzt aus dem Wagen steigt, lassen wir ihn ziehen. Wenn wir aber erst später herausfinden, wer er ist, dann müssen wir ihn uns irgendwie vom Hals schaffen. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich auch nicht. Sei nicht dumm, Jonas. Die Sache geht dich nichts an. Ein passiert nichts. Wir brauchen ihn ja noch für ein wichtiges Vorhaben. Ihm darf nichts passieren. bis er euch nichts mehr nützen kann. Wenn wir euch beide mitschleppen müssen. Na, wer weiß, wo Jonas am Ende landet. Aber jetzt habt ihr eure Chance gehabt. Jetzt lösen wir das Problem auf unsere Art. Rechts abbiegen. Peter, schau mal. Die müssen jetzt auf der Autobahn sein. Der Pfeil zeigt nach Südosten, Richtung Los Angeles. Ja, hast du wohl recht, Kollege. Wie weit ist es bis zur Autobahn? Ja, ungefähr 2 Kilometer. Bei diesem Verkehr kann ich nicht so schnell fahren. Auf der Autobahn sind sie 4-mal so schnell wie wir. Wie weit reicht euer Signal? Nur etwa 5 Kilometer. Während der Cadillac auf der stark befahrenen Straße nur langsam vorankam, beobachteten sie hilflos den Zeiger, der bald darauf gar nicht mehr reagierte. Die Piepser verstummten und das rote Licht erlosch. Weg sind sie. Auf der Autobahn können wir sie nie einholen. Und wir wissen ja nicht mal, was für einen Wagen sie fahren. Jetzt müssen wir zur Polizei gehen. Dieser andere Junge, Ian Carew, ist also wichtig für Ihr Land, Mr. Ndula? Für Nandas Unabhängigkeit und seine Zukunft? Ja, Mrs. Jonas. Sein Vater ist unsere große Hoffnung für eine friedliche Zukunft. Mit Ian in ihrer Gewalt wollen die Entführer Sir Roger zwingen, ihre Forderungen zu erfüllen. Und die Jungen halfen bei der Suche und dabei geriet auch Justus in die Gefangenschaft der Entführer? Ja, so ist das leider gekommen. Dann haben sie getan, was ihre Aufgabe war. Jetzt müssen wir nur beide Jungen heil zurückbekommen. Ich habe die Polizei von Los Angeles alarmiert, aber ich weiß nicht, was sie ausrichten können. Wir können höchstens die Personenbeschreibung der Entführer durchgeben und... Das ist nichts Neues. Jedenfalls wird die Polizei von L.A. alle verfügbaren Leute zur Fahndung einsetzen. Allerdings können sie nicht gleich zufassen, wenn sie sie finden. Und warum nicht, Kommissar? Weil die Entführer Justus und Ian als Geisel genommen haben. Wir können uns nur irgendwie auf ihre Fährte setzen und überraschend zugreifen. Aber die Jungen sind in Gefahr! Nein, ich glaube nicht, dass sie unmittelbar gefährdet sind. Sie können beiden Jungen nichts antun, da sie nicht wissen, wer von ihnen Ian ist. Und diesen wollen sie als Druckmittel gegen Sir Roger einsetzen. Wenn sie nach Nanda zurückkehren, sieht die Sache natürlich anders aus. Dann müssen wir eben verhindern, dass sie nach Nanda zurückkehren. Wenn wir nur den Grund wüssten, warum sie nun nach Süden, Richtung Los Angeles gingen. Beim vorigen Mal hatten sie sich nach Norden gewandt. Bestimmt hatten sie eine Fluchtroute vorbereitet. Ja, für sie beide und Ian. Aber nun haben sie 2 Jungen bei sich und wissen nicht, welcher Ian ist. Das ist ein Problem. Vielleicht hat sie das veranlasst, ihre Pläne zu ändern. Hätten Sie denn eine Möglichkeit, Ian in Los Angeles zu identifizieren? Nicht, dass ich wüsste, Bob. Gibt es jemand bei der Handelsvertretung von Nanda, der Ian kennt? Vielleicht ein Freund der Familie? John Kearney vielleicht. Das ist ein alter Freund von Sir Roger. Die Jungen hätten keine Chance, auch ihn zu täuschen. Aber wie soll... Wer ist dieser Kearney? Der Leiter unserer Handelsvertretung in Los Angeles. Aber er würde die Extremisten auf keinen Fall unterstützen. Mag sein, aber grundsätzlich hat Bob recht. Wenn Ihnen bekannt ist, dass Kearney Ian identifizieren kann, dann könnten Sie versuchen, ihn einzuschüchtern, damit er sich äußert. Er muss dringend gewarnt werden. Dann rufe ich ihn besser gleich an. Sie können mein Telefon benutzen. Okay. Was meinen Sie, Mr. Ndula, was den Führer tun, wenn Sie nicht herausfinden, welcher Junge Ian ist? Dann müssen Sie wohl beide miteinander mitnehmen. Nach Afrika? Diese Verbrecher! Kearney ist nicht in seinem Büro. Seine Mitarbeiter wissen aber auch nicht genau, wo er sich zurzeit befindet. Ich sagte nicht, weshalb ich anrufe. Wir sollten sofort nach Los Angeles fahren. Mr. Kearney ist noch nicht zurück, Kommissar. Und irgendwelche verdächtigen Ankömmlinge haben wir bei der Handelsvertretung nicht beobachtet. Wir haben dort oben einen Mann auf Posten. Die Entführer sind nicht hier in der Nähe, Herr Kommissar. Mein Gerät empfängt immer noch keine Signale. Vielleicht weiß Miss Lessing, seine Sekretärin, etwas von Kearney. Dann sollten wir uns da mal erkundigen. Aber ich finde, der Kommissar sollte hier unten bleiben und nicht durchblicken lassen, dass die Polizei das Gebäude überwacht. Was ist los, Peter? Warum bist du stehen geblieben? Psst, was ist denn, Kollege? Ich dachte, ich hörte im Büro Leute reden. Ich höre nichts, Peter. Ich hab mich wohl getäuscht. Hallo, Miss Lessing. Oh, haben Sie Eien gefunden? Gefunden und verloren. Waren Sie den ganzen Tag mit Mr. Kearney zusammen, Miss Lessing? Ja. Hat Ihnen jemand Fragen über Eien gestellt? Nein, niemand. Wieso? Er ist in den Händen der Kidnapper. Und wir glauben, dass sie hier in Los Angeles sind und nach Kearney suchen, damit sie ihn... Ach ja, natürlich. Er könnte Eien sofort identifizieren. Ihn könnten sie nicht täuschen. Sie müssen ihn sofort warnen. Wo können wir ihn erreichen? Um diese Zeit müsste er entweder beim Importfachverband des Kunsthandwerks oder bei der Boutique Kunst aus Afrika sein. Er hatte heute nur noch diese zwei Termine und die muss er vor 5 Uhr wahrnehmen. Dann haben wir noch 1,5 Stunden Zeit, um beide Stellen zu erreichen. Das machen wir am besten getrennt. Und schnell! MacAdam Bob, sie lügt! Sie schickt uns vorsätzlich in die Irre! Wie meinst du das, Peter? Woher willst du das wissen? Sie sagte, Mr. Kearney könnte Eien sofort identifizieren. Aber das ist doch alles richtig. Das haben wir dir doch auch erzählt. Ja, aber wir haben doch gar nicht davon gesprochen, dass die Kidnapper 2 Jungen bei sich haben. Wie kann sie also wissen, dass die Entführer Eien identifizieren müssen? Er hat recht. Moment mal. Peter glaubte doch, er hätte in Mr. Kearneys Büro jemanden reden gehört. Ja, wir dachten, er hätte sich getäuscht, weil Miss Lessing allein im Büro war. Aber sie hob ihren Ohrring vom Schreibtisch auf und legte ihn wieder an. Justus hat mir mal gesagt, dass Frauen einen Ohrring abnehmen, wenn sie telefonieren. Vielleicht hat sie mit den Entführern gesprochen. Mac, sie sagten, sie hätten jahrelang mit dir zusammengearbeitet. Kennt auch sie Eien genug, um ihn zu identifizieren? Das kann ich nicht genau sagen. Sie arbeitet zwar bei Sir Roger im Dienst, gehört aber nicht zu den Freunden der Familie. Sie liefen hastig auf den Parkplatz, um dem Kommissar ihre Überlegungen mitzuteilen. Die Kontaktperson der Extremisten in der Handelsvertretung ist also Miss Lessing. Die nehmen wir uns vor. Sie muss alles... Nein. Wenn sie mit den Extremisten unter einer Decke steckt, wird sie uns nichts sagen. Aber sie wird sich sicher gleich zu ihren Komplizen absetzen. Dann wird sie uns zu ihnen führen. Wir fahren jetzt weg. Sobald wir für sie außer Sichtweite sind, machen wir kehrt, steigen in den Cadillac um und setzen uns auf ihre Spur. Deine Freunde werden uns hier in diesem einsamen Haus nie finden. Jetzt nicht mehr. Doch. Das weiß ich. Plötzlich ging das Licht an und blendete die Jungen für einen Augenblick. Dann sahen sie die beiden Entführer. Sie traten auf sie zu und rissen ihnen ihre Hemden auf. Justus sah einen an. Er hatte am Bauch eine halbmondförmige Narbe. Und Justus hatte keine. So, und damit ist das Spiel aus. Und jetzt ab nach Nanda. Fünfzehn Minuten später sahen Bob, Peter, Ndula, McKenzie und Kommissar Reynards, wie Anna Lessing das Gebäude verließ. Als sie in ihrem roten Pontiac losfuhr, folgten sie ihr unauffällig. Die Fahrt endete, als sie in den Bergen von Hollywood in die Auffahrt eines kleinen Hauses einbog. Peter blickte auf das Notrufgerät. Nichts. Falls die Entführer nicht Justs Gerät entdeckt und abgestellt haben, sind sie nicht in der Nähe. Schauen wir einfach mal nach, was in diesem Haus zu finden ist. Was? Unverschämtheit, hierher zu kommen. Wir wissen, dass Sie mit den Entführern gesprochen haben. Wo sind Sie? Was haben Sie mit Justus und Ayn gemacht? Ich weiß nichts von den Entführern oder den beiden Jungen. Woher wissen Sie, dass es 2 Jungen sind? Sie sagten mir doch eben, da sei noch ein anderer Junge namens Justus. Nein, wir erwähnten nicht, dass Justus ein Junge ist. Sie hätten ebenso gut annehmen können, er sei ein Mann. Haben Sie Aaron Carroll für die Extremisten identifiziert? Ich sage gar nichts mehr. Da, der Ohrring. Ein kleiner Stoßzahn aus Elfenbein. Den anderen haben Sie verloren. Wir haben ihn im Canyon gefunden, wo der Hubschrauber gelandet ist. Sie waren die Pilotin. Also gut, ich habe den Hubschrauber geflogen. Ich trete für ein sicheres, freies, zivilisiertes Nanda ein. Frei für wen, Miss Lessing? Nicht für Sie. Nanda gehört den Weißen, die es besiedelten, bebauten und seit 200 Jahren bewohnen. Und wir leben dort schon seit 2000 Jahren. Sie haben uns in unserer eigenen Heimat zu Sklaven gemacht. Wir werden Ihnen in unserem Land einen Platz zuweisen. Aber es ist und bleibt unser Land. Niemals. Ihre Politik ist Ihre Angelegenheit. Aber hier ist nicht Nanda und Sie haben zwei Jungen entführt. Wo sind die Entführer jetzt? Wo sind Iron und Justus? Walt und Fred waren hier, aber sie sind wieder gegangen. Sie kommen zu spät. Iron ist in unserer Hand und Sir Roger wird tun müssen, was wir verlangen. Wenn die Entführer nicht hier waren, als Miss Lessing heimgefahren ist, dann muss sie ihnen am Telefon gesagt haben, wie man Iron erkennen kann. Natürlich habe ich es ihnen erzählt. Ganz einfach an einer kleinen Narbe. Iron ist vor einigen Jahren am Blinddarm operiert worden. Dann hatten die Entführer die nötige Information bereits. Folglich müssen sie sich mittlerweile auf der Flucht befinden. Warum aber hat Miss Lessing frühzeitig Dienstschluss gemacht und ist hierher gekommen? Das ist mein Haus. Warum sollte ich nicht nach Hause gehen? Ja, aber weshalb so überstürzt? Ich kann daraus nur ableiten, dass die Entführer hier etwas hinterlassen haben, das bewacht werden muss. Zum Beispiel Justus. Also muss Justus hier in der Nähe sein. Was ist denn jetzt los? Das Licht flackert. Justus, er versucht uns ein Zeichen zu geben. Er steckt hier irgendwo. Hier muss irgendwo ein Keller sein. Hier! Justus! Mann, Just! Warte, ich mach dich frei. Du hast gegen den Hauptschalter des Sicherungskasten getreten. Wir wussten, dass das Flackern ein Signal von dir ist. Es wurde aber auch langsam Zeit. Ich dachte schon, ihr würdet nie herausbekommen, wo ich bin. Ach, weißt du, Just, wir dachten doch... Wenn du dich für so schlau hältst, dann kannst du ja... Ihr habt's doch gut gemacht, Freunde. Ich hätte das auch nicht besser gekonnt. Wo ist denn Iron? Konnten die Entführer flüchten? Ich fürchte es. Ihr habt euren Freund, den kleinen Dummkopf, gefunden. Aber so viel Zeit vertan, dass ihr Walt und Fred nun nicht mehr einholt. Iron findet ihr nicht mehr. Da wäre ich nicht so sicher. Kommissar Reynolds verständigte die Polizei in Los Angeles. Dann fuhren sie zur mexikanischen Grenze. So, junger Mann. Und wie sollen wir jetzt die Entführer daran hindern, mit Iron zu entkommen? Nachdem die Entführer Iron an seiner Narbe identifiziert hatten, brachten sie ihn ins Obergeschoss. Und ich hörte, wie sie ein Telefongespräch führten. Mit wem, Justus? Mit einem Bundesgenossen, nehme ich an. In Tijuana, Mexiko. Sie teilten ihm mit, sie hätten Iron und die Flucht werde genau nach Plan durchgeführt. Was für ein Plan? Das weiß ich auch nicht. Allerdings habe ich drei Dinge mitbekommen. Die Entführer sind punkt 10 Uhr heute Abend verabredet. Und das ist der nächste Abschnitt ihres Fluchtplans. Zweitens, genau bei Tijuana werden sie die Grenzen überqueren. Ja, und wann, Justus? Sie könnten ja jederzeit über die Grenze und drüben in Mexiko bis zu dem Zusammentreffen warten. Das ist der dritte Punkt. Sie sagten, sie hätten in Santiago etwas zu erledigen und würden dort Halt machen, bis die Zeit für das Treffen ist. Also werden sie heute Abend erst kurz vor 10 über die Grenze gehen. Und dort werden wir sie abfangen. Gute Arbeit, Justus. Dann werden wir sie noch auf unserer Seite der Grenze festnehmen. Als sie endlich an der Grenze nach Mexiko ankamen, war es bereits 9:30. Dort mussten sie noch lange warten, bis... Mein Signalgerät. Stell es ab, Peter, wir müssen... Nein, sieh an, was es anzeigt, Peter. Die Entführer sind ganz in unserer Nähe. Der Pfeil zeigt nur auf die Autoschlange, mehr nicht. Ein blauer Lincoln ist nicht dabei. Kommt mal mit. Der Pfeil zeigt auf den mexikanischen Lastwagen dort. Dann muss er da sein. Schnell dahin. Lassen Sie den Wagen da nicht durch. Tut mir leid, Junge. Aber da drin ist niemand außer dem mexikanischen Fahrer. Und die Pritsche ist auch leer. Tja, wir müssen ihn durchlassen. Das kann nicht sein. Hört doch alle her. Unser Signalgerät piepst in voller Lautstärke. Das Gerät funktioniert sicher nicht richtig. Nein, Mac. Das Gerät arbeitet präzise. Schauen Sie, die Außenseite der Pritsche ist mindestens 1,20 Meter länger als der Innenraum. Da drinnen ist eine doppelte Wand. Sie müssen die Wand eingesetzt haben, nachdem Sie von hinten eingestiegen waren. Deshalb der Aufenthalt in San Diego. Man muss nur die falsche Wand entfernen. Vorsicht, die Männer sind bewaffnet. Hören Sie! Wir wissen, dass Sie da drin sind. Sie sind von allen Seiten umstellt. Treten Sie die Wand ein und kommen Sie mit erhobenen Händen raus.